Das Männervesper. Ich könnte ausführen, dass ich es für wichtig halte, auch mit Leuten über die Mafia an Orten zu sprechen, wo man das Thema vielleicht nicht erwarten würde oder vor einem Publikum, das sich sonst mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Dass ich jedoch bei dem jährlich in meiner Heimat stattfindenden Männervesper einen Vortrag hielt, gefolgt von einer Brotzeit mit Hausmacherwurst und Essiggurke, lag einfach daran, dass Dieter im Organisationskomitee ist und ein wahnsinnig netter Mensch und Freund meiner Familie. Im Grunde gibt es kein Thema, das dort nicht Thema sein kann. An einem Abend vor mir redete ein Steuerberater über seinen Weg zu Gott, der über den Umweg Steuerbetrügereien, dubiose Gestalten, Fahndung, Verhaftung und Suizidgedanken schließlich ans Ziel führte. Im Jahr nach meinem Vortrag 2022 redete ein Professor über Wasserstoff als Element der Energieversorgung der Zukunft. Ich wusste, dass ich als Lokalmatador auf einen Bonus vertrauen konnte. Zugleich erlaubte ich mir, wie immer, die Mafia in ihrer Komplexität darzustellen, was durchaus Konzentration beim Publikum erfordert und sicher auch bei meinen LeserInnen. Ich war mir nicht sicher, ob meine Präsentation funktionieren würde. Es waren fast nur Männer anwesend, dazu zwei JournalistInnen, die den Mafia-Podcast für den SWR aufnahmen, eine Frau, die sich in betrügerischer Absicht als enge Freundin von mir ausgegeben und hineingeschmuggelt hatte, sowie meine Mutter, die natürlich eine Extragenehmigung erhalten hatte. Stolz berichtete sie mir später, dass ich sogar eine Schlange vor dem Eingang gebildet hatte und die Veranstalter die Tür noch vor Beginn schließen mussten, weil der Saal schon voll gewesen sei. Genugtuung blitzte auf. Ich hatte mich zu der Zeit verzogen, ich wollte meine Ruhe haben und einen Gedanken zu meinem Vater schicken, den ich gerne bei der Veranstaltung dabei gehabt hätte und der irgendwie auch dabei war, nur eben zugeschaltet von irgendwo ganz fern. Ich habe schon viele Vorträge gehalten inzwischen. Es bringt mich für gewöhnlich nicht aus der Ruhe. Ich hatte vor Ravern gesprochen und vor Managern, vor Schülern, vor Leuten von der Polizei und auch schon vor im Publikum versteckten Mafiosi. Meist denke ich mich in die Zeit zurück, als ich mich noch nicht für das Thema interessierte. Erinnere mich, wie ich die Tagesschau sah zum Sechsfachmord in Duisburg und wie ich dachte, dass das alles nichts mit mir zu tun habe. Von dieser Perspektive aus baue ich meinen Vortrag auf. Der Vortrag lief zum Glück sehr gut. Die Männer hörten aufmerksam zu. Man sieht es Menschen an, wenn sie mitdenken. Es ist schön anzuschauen und gibt Energie. Mein Vortrag steuerte auf die erste Klippe zu, das Bild von meinem Vater mit seiner Gitarre und seinem Kumpel Biagio. Viele hier hatten ihn gekannt. Ich setzte mich auf die Ecke des Tisches auf der Bühne und erzählte von dem Abkommen, das die Bundesrepublik Deutschland mit Italien 1955 abgeschlossen hatte. Dass es den Beginn der Arbeitseinwanderung nach Deutschland markierte und so die ersten Vertreter von Clans in die Bundesrepublik kamen. Dass sich dieser Teil der deutschen Geschichte noch heute an den Mafia-Präsenzen in den entsprechenden Gebieten ablesen lasse. Dass aber eben auch viele ins Land kamen, die mit der Mafia überhaupt nichts zu tun hatten. Wie mein Vater etwa. Meine Stimme klang belegt, aber ich meisterte die Stelle. Mehr Respekt noch hatte ich vor der zweiten Stelle. Es ist leicht, über das Thema Mafia an weit entfernten Orten zu sprechen, aber viel schwieriger, wenn man im direkten Umfeld bleibt. Ich muss dafür etwas ausholen. Bevor ich für mein Studium meine Heimat verließ, war ich Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Jahre später berichteten mir meine Eltern, dass ein Feuerwehrkamerad, ein Italiener, mein Buch »Die Müllmafia« bei ihnen gekauft habe. Ich hatte einige Exemplare zu Hause deponiert, da immer wieder Leute danach fragten. Der Mann übernahm später eine Gaststätte am Waldrand, eine beliebte Pizzeria mit einem Biergarten. Bei einem Heimatbesuch kehrten meine Eltern und ich dort ein. Zufällig hielt auch das Organisationsteam des Männervespers gerade Einkehr und wir konnten ein paar Details besprechen. Vor unseren Augen hatte sich gerade eine Szene abgespielt, die einem billigen Mafia-Film hätte entsprungen sein können. Eine Menge eleganter Autos kam auf den Wiesenparkplatz gefahren, Männer in dunklen Anzügen stiegen aus, ich bemerkte auch Kennzeichen von außerhalb des Landkreises. Als ich die Speisekarte las, verging mir der Appetit. Über einer Pizza Untereisesheim und einer Pizza Obereisesheim stand eine Pizza Cosa Nostra im Menü. Tomaten, Mozzarella, scharfe Salami, Emmentaler, Parmesansplitter, 8,50 Euro. Mich ärgerte ein derart unreflektierter Umgang mit Begriffen wie Pate und eben Cosa Nostra. Ich muss dann immer an die massakrierten Kinder, Mütter, Opfer von Verwechslungen und die Menschen denken, die sich für Recht und Demokratie einsetzen, an die Liste mit den Namen der schuldlosen Opfer der Mafia, die überall in Italien und in Europa am 21. März vorgelesen wird, über 1000 Namen, quälende 20 Minuten lang. Wer eine solche Pizza auf der Speisekarte hat, hat es verdient, dass man dort nicht isst, sagte ich bedächtig von der Bühne. Eine Verbrecherorganisation, die Leute umgebracht hat, die sich fürs Gemeinwohl einsetzen, sollte man definitiv nicht mit einer Pizza ehren. Ich hörte ein Raunen im Publikum, ein paar Leute vergewisserten sich bei ihren Nachbarn, um welche Gaststätte es gehe. Nach meinem Vortrag kam eine ganze Reihe von Fragen. »Ich habe eine ernste Spaßfrage, Herr Mattioli«, sagte ein Mann. »Wie viele Mafiosi sind jetzt gerade bei uns hier anwesend?« Im Publikum kam Gelächter auf. Der Mann kam dann aber auf einen guten Punkt zu sprechen. Warum die Mafia gerade in Süditalien entstanden sei, wolle er wissen. Ich ging auf beide Fragen mit dem gebotenen Ernst ein, sagte, dass ich immer damit rechnen müsse, dass jemand von der Gegenseite zu meinen Vorträgen komme, sich allerdings selten zu erkennen gebe. Zur Entstehung referierte ich, was oft vorgebracht wird, dass der Staat in Süditalien damals absent gewesen sei und sich alternative Strukturen herausgebildet hätten. Ich schränkte ein, dass mich das nur bedingt überzeuge, denn ein relevanter Faktor sei sicher auch, dass in Italien nicht so sehr das Gemeinwohl im Zentrum stünde, sondern das Wohlergehen der Familie und der engeren Bezugsgruppe. Ob es überhaupt noch saubere italienische Gastwirte gebe, fragte ein anderer. Ich erklärte, dass leider sehr viele Wirte entsprechende Kontakte unterhielten, aber mein Verein, Mafia Nein Danke, ursprünglich aus einer Gruppe von Wirten entstanden sei, die sich gegen die Mafia stellten. Die folgende Diskussion zeigte mir, dass sich meine Zuhörer auf hohem Niveau mit dem Gehörten auseinandersetzten. Mich freut das und gibt mir die Hoffnung, dass meine Vorträge nachwirken. Und auch dieses Buch. Um es deutlich zu sagen, ich behaupte nicht, dass mein früherer Feuerwehrkollege in der Mafia ist. Ich beklage nur, dass es völlig normal ist, dass die Leute zum Feierabend sich eine Pizza geben, die nach einer Verbrecherorganisation benannt ist. Ich wünsche mir da mehr Konsequenz. Wenn ein Zigeunerschnitzel und ein Mohrenkopf nicht okay sind, und sie sind nicht okay, dann ist auch eine Pizza Cosa Nostra nicht okay. Über ein Formular auf der Seite von Mafia Nein Danke sammeln wir Berichte über Mafia-Marketing und kennen daher die Berliner Sprachschule Sprachmafia oder die Munich Brew Mafia oder die Swedish House Mafia oder den Wurstpaten oder den Burgerpaten oder die Dinnershow Mafia Mia. Ein Gericht in Frankfurt fand es 2020 sogar in Ordnung, dass ein Restaurant namens Falcone und Borsellino seine Speisekarte mit Einschusslöchern versah, um der von der Mafia ermordeten Ermittler angemessen zu gedenken, die Sizilien von den Verbrechern befreien wollten. Wir hatten damals vergeblich Statements beigebracht von deutschen Kulturschaffenden, Ermittlern und anderen Personen, die belegten, dass die Anti-Mafia-Helden heute noch in der deutschen Zivilgesellschaft relevant sind und somit Anspruch auf Schutz ihres posthumen Persönlichkeitsrechts haben. Am Morgen nach dem Vortrag, kurz vor meiner Abfahrt, legte meine Mutter mir die Zeitung hin. »Schau, in Erlenbach hat ein neues italienisches Restaurant eröffnet«, sagte sie. Ich las den Nachnamen des Wirts. Die zentrale Zielperson im Ermittlungsverfahren Quo Vadis hieß so, mit ihr starteten die Ermittlungen. In meinen Akten fand ich den neuen Wirt schnell. Er war im Jahr 2000 in Bayern als Mafia-Unterstützer verhaftet und danach ausgeliefert worden. Bevor er nach Deutschland zurückkehrte, saß er in Italien in Haft wegen einer Art Schutzgelderpressung. Und jetzt war er Gastwirt, 5 Kilometer von meinem Heimatort entfernt.